Agentur für Arbeit. Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Yeah, und der Song ist für alle die von euch, wo der Arsch bedeutend breiter ist als der Sessel, auf dem ihr sitzt. Sehr geehrte Damen und Herren der Agentur für Arbeit, yeah. Wann kommt ihr endlich aus dem Arsch? Ey, yo. Ey, wer treibt mich zu Höchstleistungen? Die Agentur. Wer ist durchorganisiert von oben bis unten? Die Agentur. Bringt Zeitvertreib und Abwechslung ins Leben. Nur wenn du Arbeit brauchst, suchst du bei ihr vergebens. Zeit seines Lebens strebt der Mensch nach Beschäftigung. Die Agentur dient der Arbeitslosenbelästigung. Ey yo, Maniac, du kennst das doch auch, wenn man keine Arbeit hat und trotzdem Geld braucht. Ja, ja, nun das kann man sagen, aber doch sehen, wie man will. Dann frag ich nach nem Job, ist denen das zu viel? Und als Beispiel für die Sache, nicht nur ich muss drunter leiden. Und da meint ich übertreibe, muss die 12% begleiten. Ein Euro-Job ist immer drin, muss jetzt auch nicht bedanken. Du bist nur zu Zimmer 2 und danach noch zu viel anderen. Sag denen, was du suchst, denn ich kann dir hier nicht helfen. Ich sag danke fürs Gespräch, um mich wieder mal zu melden. Ey, mit der Agentur hab ich auch schon Erfahrung gesammelt. Hab mich früher morgen mit anderen vorm Eingang versammelt. Nur um dem Anschluss um zu entgehen, wollte ich zeitig aufstehen und vielleicht mit ihrem Segen meinen Antrag abgeben. Doch da lag ich wohl falsch, sie sagten ohne Termin. Warte ich mittwochs zu lange, ich sollte den Freitag vorziehen, also nach Hause. 2 Tage später dasselbe Spiel, die Warteliste ist lang, ich krieg die Agenturphobie. Yeah, Geld regiert die Welt, doch zum Glück noch nicht mein Leben. Und so verpasse ich Termine, um mit denen drüber zu reden. Ich muss abwägen, was ist gut und was ist schlecht für mich. Wann kann ich's mir leisten und wann wohl besser nicht. Und so schon ich meine Nerven, ihr versteht schon, was ich mein. Hey, und hab ich halt keinen Bock, hey, dann bleib ich halt daheim. Hey, von der Leistung Abteilung bis zu den Arbeitsvermittlern sehe ich Leute warten mit dickem Hals und verbittert über die Agentur und die Massenabfertigung. Die Agentur dient inzwischen nur noch der Verwaltung des Leids von 5 Millionen Menschen, sauber archiviert. Kaum öffentlich diskutiert wurde Hartz IV eingeführt. Jetzt kochen die Emotionen und alle drehen am Rad. Wir stürmen Agentur mit diesem Track wie Amis Bagdad. Die Menschen Macht in die Hand und sie ändern ihr Gesicht. Erst war es dein Nachbar, jetzt sitzt er hinterm Schreibtisch. Vor Jahren noch geholfen, ihm die Wohnung mit zu streichen. Als Dankeschön ein Bier, denn wir sind ja untergleichen. Doch wie Menschen nun mal sind und Menschen beugen sich dem Wind. Man ist wieder bei sie und die Ton hat angestimmt. Die Sperrzeit ist beschlossen, da gibt's nichts mehr dran zu machen. Hey, entscheiden kannst du selber, willst du weinen oder lachen? Das große rote A steht für Arschit. Denkt man zumindest, wenn man die Ablehnung kriegt, in der steht, sie können mir die Zahlung nicht gewähren. Und wir sollten alles weitere persönlich in der Agentur klären. Ah, fuck. Verdammt, jetzt muss ich schon wieder in dieses Irrenhaus. Mist, ja. Scheiße. Ich renn von oben nach unten, wie im Haus der Bürokratie. Ich werd verrückt, als Ausweg bleibt nur Pyromanie. Also setz ich den ganzen Scheißladen in Brand und bin weg. Die Kameras haben mich nicht erkannt. Yo, merkt euch das, K-Walk, so man zu Maniac. Yeah. Wir sind draußen, denn wir müssen ne Bombe bauen. Aha. Ich sitz doch stundenlang bei euch und ich weiß gar nicht warum. Eigentlich ist die Zeit mir hier für Gott viel zu dumm. Du sitzt die ganze Zeit und fragst, ey Jens, was machst du hier? Ich hab keine Bewerbung mit, du hässliches Tier. Du sitzt den ganzen Tag auf dem Stuhl, was machst du eigentlich da? Ich sag, hier ist Menzi Maniac, ein kleiner Rapper. Mit den schwarzen Haaren auf dem Kopf sitz ich hier auf dem Arbeitsamt. Und du denkst bei mir, yay, der Maniac hat's total erkannt, der weiß genau, was er macht. Aber weiß ich eigentlich nicht, war bei Drogen auf jeden Fall, deswegen spuck ich in dein Gesicht. Ey, du bist zu dick und du hast deinen Arsch hier breit gesessen. Denn hier ist Menzi Maniac, nimm dir diesen Text, der ist angemessen. Boom!